Gesetzt, diese Schranke habe im Willen des Petrus ihren Ursprung, verschafft diese Annahme ein Verständnis? Sollte Petrus vielleicht beabsichtigt haben, nicht mehr Sprüche von Jesus aufzuschreiben? Dann müsste für diesen Verzicht ein triftiger Grund vorliegen. Im angeblichen Petrus-Evangelium ist nämlich gerade das für die Gemeinde Allerwichtigste nicht mitgeteilt. Die Weisungen, Mahnungen, Gebote Christi in Bezug auf den sittlichen Wandel der Christen. Die Urchristen würden doch im wirklichen Leben nicht minder begierig gewesen sein zu hören, was der Auferstandene alles über diese oder jene brennende Frage geredet hatte. Warum schrieb Petrus das nicht ebenfalls nieder? Warum wollte er hierüber nichts berichten? Der zureichende Grund könnte nur gewesen sein, weil andere Jünger in ihren Evangelium besonders diese bei Petrus fehlende Seite der Verkündigung berücksichtigt hatten. Doch diesen einzig möglichen Ausweg hat sich Hirsch selbst gründlich verbaut, indem er gezwungen ist zu konstatieren, Markus der Erste muss eine geraume Weile das einzige Evangelium geblieben sein. Das heißt, als Petrus schrieb, war also nicht gleichzeitig ein zweites Evangelium im Entstehen begriffen, dessen Besonderheit als Redeschrift den ersten Apostel bewogen haben könnte, in seinem Werke von Jesus' Worten möglichst abzusehen. Wie schon betont wurde, wäre ja Petrus im wirklichen Leben kein Schriftsteller am grünen Tisch, kein Einsiedelmann gewesen, er hätte mit seinem in Jerusalem versammelten Genossen, den Mitjüngern, selbstverständlich beständig Fühlung genommen und behalten, als er seine und ihre Jesus-Erlebnisse aufzeichnete. Obwohl kein anderer Mitapostel, wie er wusste, die wichtigen Reden des Meisters in einer ergänzenden Schrift nachholen wollte, denn dies zweite spezielle Redeevangelium entstand nach Hirsch erst wesentlich später, etwa in der Zeit, als Petrus Jerusalem verlassen hatte, sollte Petrus absichtlich unterlassen haben, der Gemeinde die wichtigsten Aussprüche Jesu zu vermachen, sollte er das dringendste Bedürfnis der Neubekehrten absichtlich nicht befriedigt haben? Das ist urchristlich-psychologisch unmöglich. Von welcher Seite man auch das Problem der Petrus-Schranke in Angriff nehmen mag, immer stellt sich heraus, dass es mit natürlichen Mitteln nicht gelöst werden kann. Das tatsächlich vorhandene Problem hält uns zum Narren, das heißt, es handelt sich wieder einmal um ein künstlich erzeugtes Phänomen. Damit fällt, wie vorher schon R., so auch jetzt, der seltsam beschränkte Objektivitätsriese Markus der Erste, Petrus, als historisches Bauelement aus dem Gefüge der Hypothesenkonstruktion von Hirsch heraus. Markus der Erste verflüchtigt sich wie R. zu einem Gedankenphantom. Mit Markus dem Zweiten als angeblich geschichtlicher Persönlichkeit abzurechnen, schafft nicht mehr viel Arbeit. Als Legendenchrist, der es wagte, wie mit einer Heckenschere über das geltende Evangelium des Petrus herzufallen, bringt er sich aus sattsam erörterten Gründen selbst um sein historisches Leben. Aber die Gelegenheit ist günstig, jetzt endlich auch einmal eine entschuldigende Redensart abzufertigen, die rein gewohnheitsgemäß von allen Theologen verlautbart wird, wenn das teils angenehme, teils aber auch recht stachelige Problem der Gemeindelegende einer Erklärung seiner rätselhaften Existenz verlangt. Die Redensart lautet: Das Befallensein von der Legende ist bei urchristlichen Autoren wie Markus dem Zweiten nicht etwa verwunderlich, sondern durchaus verständlich, weil es sich hier um die zweite christliche Generation handelt. Es ist eben, so entschuldigt man das schlimme Vorkommnis, Psychologie der legendensüchtigen zweiten Generation, mit der wir zu tun haben. Diese Erklärung verdient es, unbedingt näher beachtet zu werden. Betont man, die Vergewaltigung der nackten Wahrheit durch Legende sei als eigentümliche Erscheinung der zweiten und folgenden Generation anzusprechen, so gibt man stillschweigend zu, dass die erste christliche Generation selbstverständlich solchem wahrheitszerstörenden Denken und Dichten noch fernstand. Wie wäre es auch, um einmal in der Sprache der Hypothese von Hirsch zu reden, bei der ehernen Sachlichkeit des Objektivitätsgeistes Petrus und unter der Kontrolle der übrigen Mitapostel den ersten Christen überhaupt eingefallen und möglich gewesen, Legendendichter zu spielen? Nur durch Verkündigung der reinen Wahrheit konnten die Jünger Jesu angesichts ihrer ebenso erbitterten wie misstrauischen Gegner daran denken, zu versuchen, Glaubensgenossen zu werben. Wir setzen hier hypothetisch den Fall, die jüdische Obrigkeit hätte den Jüngern eine solche Werbung erlaubt, was aber aus dem im zweiten Teil angeführten Gründen im wirklichen Leben nicht geschehen wäre. Auch Hirsch muss zugeben, dass wenigstens die erste Generation hinsichtlich der Geschichtlichkeit der Lebensumstände Jesu unter dem harten Zwange der Lage zur strengen Sachlichkeit erzogen wurde. Nun wäre aber die zweite Generation dieser Christen nicht durch einen Abgrund des Denkens und Fühlens von der ersten Generation getrennt zu denken. Mit der zweiten Generation begann nicht ein absolut neuer Anfang in der geistig-seelischen Grundhaltung. Das will besagen, die zweite Generation wuchs unter dem bestimmenden Einfluss der ersten heran. Im wirklichen Leben wäre die eherne Sachlichkeit der Jesusgeschichten der nachfolgenden Generation mit der Muttermilch eingeflößt und zu einem unverlierbaren Geistesbesitz gestaltet worden. Wie hätten da gerade diese in der Sachlichkeit der Elternwahrheit erzogenen Christen auf den Gedanken verfallen sollen oder verfallen können, gegen ihr besseres, sanktioniertes Wissen plötzlich Legenden über Jesus zu erdichten? Einer hätte damit beginnen müssen, und dieser wäre im wirklichen Leben durch Augenzeugen, von denen ja noch einige gelebt hätten, und durch den Hinweis auf das sanktionierte Tatsachenevangelium des Petrus sofort zur Vernunft gebracht worden. Dass nun in der Tat doch mit Beginn der zweiten Generation die Legenden-Sintflut über die Christengemeinde hereinbrach, bleibt ein völlig unbegreifliches Phänomen, das heißt, es verdankt seinen wahren Ursprung einer künstlichen Erzeugung. Von einigen Forschern wird das Hereinbrechen der Legende mit dem Übertritt des Christentums aus der palästinensisch-jüdischen Sphäre in die hellenistisch-vorderasiatische Welt in ursächliche Verbindung gebracht. Die Unhaltbarkeit dieser These wird von uns an späterer Stelle im Zusammenhang mit der vermeintlichen Entstehung des frühkirchlichen Dogmas klargestellt werden. Es geht also nicht an, den Legendenfreund und Legendendichter Markus II. Als Vertreter der zweiten Generation für historisch daseinsberechtigt zu erklären. Auch er muss von der geschichtlichen Bühne, auf deren Bretter ihn Hirsch mit seinen Hypothesenreflektor hingezaubert hat, wieder verschwinden. So steht denn als Ergebnis unserer bisherigen Untersuchung nunmehr fest, Markus I., Markus II. Und R. sind aus urchristlich-psychologischen Gründen als Evangelienschreiber unmöglich. Sie erweisen sich alle drei als spekulative Ausgeburten eines Literaturkritikers Hirsch. In dem abschließenden zweiten Teil wird dasselbe Resultat von einer ganz anderen Seite her gewonnen und bestätigt.